Analogie und Symbolik des Symptoms. Jetzt kommen wir zur zentralen Technik der Deutung, die verbal darzustellen und zu lehren nicht einfach ist. Als erstes ist es notwendig, einen intimen Bezug zur Sprache zu entwickeln und bewusst hören zu lernen, was man sagt. Die Sprache ist ein grandioses Hilfsmittel, tiefere und unsichtbare Zusammenhänge zu erfahren. Sprache besitzt eine eigene Weisheit, die sich jedoch nur dem mitteilt, der auf sie lauschen lernt. Unsere Zeit tendiert zu einem recht schlampigen und willkürlichen Umgang mit der Sprache und hat damit den Zugang zur wahren Bedeutung der Begriffe verloren. Da auch die Sprache Anteil an der Polarität hat, ist auch sie immer ambivalent, doppelzüngig und doppeldeutig. Fast alle Begriffe schwingen auf mehreren Ebenen gleichzeitig. So müssen wir die Fähigkeit wieder erlernen, jedes Wort gleichzeitig auf all seinen Ebenen wahrzunehmen. Fast jeder Satz, der im zweiten Teil dieses Buches steht, bezieht sich auf mindestens zwei Ebenen. Sollten einige Sätze banal erscheinen, so ist dies ein sicheres Indiz dafür, dass die zweite Ebene, die Doppeldeutigkeit, übersehen wurde. Wir versuchen, durch Anführungsstriche, Kursivschreibung und Worttrennungen die Aufmerksamkeit auf wichtige Stellen zu lenken. Doch letztlich steht und fällt unser Vorgehen mit dem Zugang zur Dimensionalität der Sprache. Das Gehör für Sprache ist genauso wenig lehrbar wie das Gehör für Musik. Beides ist jedoch schulbar. Unsere Sprache ist psychosomatisch. Fast alle Formulierungen und Worte, mit denen wir psychische Zustände und Prozesse ausdrücken, sind körperlichen Erfahrungen entlehnt. Der Mensch kann immer nur das verstehen und begreifen, was er einmal korporal mit seinen Händen greifen und auf dem er mit seinen Füßen stehen kann. Schon hieraus ergibt sich ein für eine größere Abhandlung lohnendes Thema, das wir an dieser Stelle lediglich wie folgt zusammenfassen wollen. Der Mensch braucht für jede Erfahrung und für jeden Bewusstseinsschritt den Weg über die Leiblichkeit. Es ist dem Menschen unmöglich, Prinzipien bewusst zu integrieren, bevor diese bis in die Körperlichkeit hinabgestiegen sind. Die Leiblichkeit zieht uns in eine ungeheure Verbindlichkeit, vor der wir häufig Angst haben, aber ohne diese Verbindlichkeit bekommen wir eben auch keine Verbindung zum Prinzip. Auch dieser Gedankengang führt zu der Erkenntnis, dass der Mensch vor dem Kranksein nicht zu bewahren ist. Doch kehren wir zurück zu der Bedeutung der Sprache für unser Anliegen. Wer gelernt hat, die psychosomatische Doppelbödigkeit der Sprache zu hören, stellt mit Erstaunen fest, dass der Kranke sein psychisches Problem meistens immer schon miterzählt, während er über seine Körpersymptome spricht. Der eine sieht so schlecht, dass er die Dinge gar nicht klar erkennen kann. Ein anderer ist erkältet und hat die Nase voll. Der nächste kann sich nicht bücken, weil er so steif ist. Einer kann nichts mehr schlucken. Ein anderer kann die Dinge nicht mehr bei sich behalten. Der eine kann nicht hören und der nächste möchte vor Jucken am liebsten aus der Haut fahren. Hier gibt es nicht mehr sehr viel zu deuten. Man kann nur hinhören, mit dem Kopf nicken und feststellen, Krankheit macht ehrlich. Durch den Gebrauch der lateinischen Krankheitsnamen sorgt die Schulmedizin mit Bedacht dafür, dass über die Sprache kein inhaltlicher Zusammenhang erkennbar wird. In all diesen Fällen muss eben der Körper leben, was der Betreffende sich in seiner Psyche niemals trauen oder eingestehen will. So traut man sich nicht einzugestehen, dass man eigentlich aus der Haut fahren möchte, das heißt gewohnte Grenzen sprengen möchte. Damit verwirklicht sich der unbewusste Wunsch im Körper und benutzt als Symptom ein Ekzem, um den eigentlichen Wunsch bewusst zu machen. Mit dem Ekzem als Ursache im Hintergrund traut der Betreffende sich auf einmal, seinen Wunsch laut zu äußern. Ich würde am liebsten aus der Haut fahren. Denn schließlich hat er ja ein körperliches Alibi. Und das nimmt heutzutage jeder ernst. So traut sich eine Angestellte nicht, sich und ihrem Arbeitgeber einzugestehen, dass sie eigentlich die Nase voll hat und sich ein paar Tage zurückziehen möchte. Auf der körperlichen Ebene jedoch wird die volle Nase akzeptiert und führt zum gewünschten Erfolg. Neben dem Hinhören auf die Doppelbedeutung der Sprache ist noch die Fähigkeit zu analogem Denken wichtig. Schon die Doppelbedeutung der Sprache beruht auf Analogie. So käme keiner auf die Idee, bei einem herzlosen Menschen das Fehlen des angesprochenen Organs zu vermuten. Auch den Wunsch, aus der Haut zu fahren, möchte man nicht unbedingt wörtlich einlösen. In all diesen Fällen verwenden wir die Begriffe in einem analogen Sinn, indem man etwas Konkretes stellvertretend für ein abstraktes Prinzip gebraucht. Mit herzlos meinen wir den Mangel an einer Fähigkeit, die aufgrund einer archetypischen Symbolik seit jeher mit dem Herzen in einen analogen Bezug gebracht wird. Das gleiche Prinzip wird aber auch durch die Sonne oder das Gold repräsentiert. Analoges Denken erfordert die Fähigkeit der Abstraktion. Denn man muss im Konkreten das darin zum Ausdruck kommende Prinzip erkennen und auf eine andere Ebene übertragen können. So übernimmt beispielsweise die Haut im menschlichen Körper unter anderem die Funktion der Begrenzung und Abgrenzung nach außen. Will jemand aus der Haut fahren, so will er damit Grenzen sprengen und überwinden. So existiert eine Analogie zwischen Haut und beispielsweise Normen, die auf der psychischen Ebene die gleiche Funktion innehaben wie die Haut auf der somatischen. Wenn wir Haut und Normen gleichsetzen, so meint dies weder Identität noch einen kausalen Zusammenhang, sondern bezieht sich auf die Analogie des Prinzips. So entsprechen, wie wir noch sehen werden, abgelagerte Toxine, Gifte, im Körper verdrängten Konflikten im Bewusstsein. Diese Analogie besagt nicht, dass Konflikte Toxine erzeugen oder Toxine Konflikte schaffen. Beide sind jedoch analoge Manifestationen auf verschiedenen Ebenen. Die Psyche verursacht genauso wenig Körpersymptome, wie Körperprozesse psychische Veränderungen verursachen. Wir finden jedoch immer auf beiden Ebenen das analoge Muster. Alle Bewusstseinsinhalte haben ihre Entsprechung im Körper und umgekehrt. In diesem Sinne ist auch alles ein Symptom. Gerne spazieren gehen oder schmale Lippen sind genauso ein Symptom wie eitrige Mandeln. Diese Sichtweise liegt beispielsweise auch dem Anamnesestil der Homöopathie zugrunde. Die Symptome unterscheiden sich lediglich in der subjektiven Bewertung, die der Besitzer ihnen zukommen lässt. Letztlich ist es die Ablehnung und der Widerstand, der ein Symptom zum Krankheitssymptom macht. Der Widerstand verrät uns auch, dass ein bestimmtes Symptom Ausdruck eines Schattenbereiches ist. Denn all die Symptome, welche unsere bewussten Seelenanteile ausdrücken, lieben und verteidigen wir als Ausdruck unserer Persönlichkeit. Die alte Streitfrage nach der Grenze zwischen gesund und krank, normal und abnormal, lässt sich nur auf der Ebene der subjektiven Wertung beantworten oder gar nicht. Wenn wir Körpersymptome betrachten und psychisch deuten, so will dies in erster Linie dem Betroffenen helfen, seinen Blick auf diesen bisher nicht zur Kenntnis genommenen Bereich zu lenken, um festzustellen, dass es so ist. So wie es sich im Körper zeigt, ist es auch in der Seele. Wie unten, so oben. Es geht nicht darum, sofort etwas zu ändern oder zu beseitigen. Im Gegenteil, das Gesehene gilt es zu bejahen, da ein Nein diesen Bereich erneut in den Schatten drängen würde. Allein das Anschauen macht bewusst. Sollte sich aus der größeren Bewusstheit von selbst eine subjektive Veränderung ergeben? Wunderbar. Jede Absicht, etwas zu verändern, aber hat nur den gegenteiligen Effekt. Die Absicht, schnell einzuschlafen, ist die sicherste Art, Schlaf zu verhindern. Aus der Absichtslosigkeit entsteht er aber von selbst. Absichtslosigkeit meint hier die genaue Mitte zwischen Verhindern und Erzwingen wollen. Es ist die Ruhe der Mitte, die es ermöglicht, dass etwas Neues geschieht. Wer kämpft oder jagt, erreicht nie sein Ziel. Sollte jemand bei der Interpretation der Krankheitsbilder das Gefühl haben, die Deutung sei boshaft oder negativ, so ist diese Empfindung ein Indiz für die eigene Wertung, in der er noch verstrickt ist. Weder Worte, noch Dinge, noch Ereignisse können an sich gut oder böse, positiv oder negativ sein. Die Bewertung entsteht allein im Betrachter. Es ist naheliegend, dass die Gefahr für solche Missverständnisse bei unserem Thema groß ist. Manifestieren sich doch in den Krankheitssymptomen all jene Prinzipien, die vom Einzelnen oder vom Kollektiv stark negativ gewertet werden und deshalb bewusst nicht gelebt oder gesehen werden. So werden wir besonders häufig auf die Themen Aggression und Sexualität stoßen, da diese Bereiche im Zuge der Anpassung an die Normen und Wertvorstellungen einer sozialen Gemeinschaft schnell und leicht der Verdrängung zum Opfer fallen und dann ihre Verwirklichung über getarnte Wege suchen müssen. Der Hinweis, dass hinter einem Symptom pure Aggression steht, ist aber keineswegs eine Art Anschuldigung, sondern will helfen, sie zu sehen und bei sich zu bejahen. Auf die ängstliche Frage, was alles Entsetzliches passieren würde, wenn jeder so verfahren würde, sollte der Hinweis genügen, dass Aggression auch dann da ist, wenn man sie nicht anschaut und dass sie durch das Anschauen weder größer noch schlimmer wird. Solange Aggression oder ein beliebiger anderer Impuls im Schatten liegt, ist sie jedoch der Bewusstheit entzogen und allein deshalb gefährlich. Um unsere Darstellung nachvollziehen zu können, sollte man ruhig von allen gewohnten Wertungen Abstand nehmen. Ebenfalls ist es gut, ein allzu analytisches und rationales Denken einzutauschen gegen die Fähigkeiten für ein bildhaftes, symbolisches und analoges Denken. Sprachliche Bezüge und Assoziationen lassen uns schneller die Gestalt erkennen als ein steriles Schlussfolgern. Es sind eher die Fähigkeiten der rechten Hemisphäre gefordert, damit sich die Krankheitsbilder zur Sichtbarkeit entwickeln können. Dritte Regel: Abstrahieren Sie das symptomatische Geschehen zum Prinzip und übertragen Sie dieses Muster auf die psychische Ebene. Ein Hineinhören in die sprachlichen Formulierungen kann meistens als Schlüssel dienen, da unsere Sprache psychosomatisch ist.